Sheep didn't conk, sheep didn't conk, sheep in the ear. Sheep didn't conk, sheep didn't conk, sheep in the ear. Keine Welle schieben, denn ich reite auf der größten. Deine Perle kann sich einfach nicht mehr von mir lösen. Ich entwurzel die Formel des Erfolgs und deswegen machst du Purzelbäume und du rollst in die Richtung des Abgrunds. Du bist schwach und ich hab die Instinkte eines waschechten Wachhunds. Ihr wollt euch messen und verwickelt euch in Sätzen, bei dem euch die Ahnung fehlt, denn tricky ist nicht zu ersetzen. Und auf den billigen Plätzen dürft ihr endlich Ruhe herrschen. Ja, du darfst dich setzen, denn ich werde dich zerbersten. Weißt du noch, ich bin das Alpha und Omega. Schick dich in die Wüste mit nem Turban und komm mir damit klar, dass ich Bombe bin. Und war. Die Olle ist nicht da und schon machst du einen auf hart. Was hat sie geplant? Ein Mordattentat. Ihre allerbesten Freunde sind vom Mord dezernat. Denn sie schläft doch mit jedem, das ist dir neu. Merk dir die Regel, schlamm es in die Streu. Mann, was bist du für ein Toy, denn ich hab's dir eingebläut. Das ist wieder typisches Hartz-IV-Zeug. Also schieb dir den Kock, schieb dir den Kock. Tief in dein Loch, wie Vampire in einem Flock. Und schieb dir den Kock, schieb dir den Kock. Lieb mich, du Honk, oder zieh mit Gesocks um. Schieb dir den Kock, schieb dir den Kock. Tief in dein Loch, wie Vampire in einem Flock. Und schieb dir den Kock, schieb dir den Kock. Lieb mich, du Honk, oder zieh mit Gesocks um. Guck, dieser Sound bounced wie eine Traumfrau, die mit mir Topkraut in einer Bombe raucht und mir dann den Kock saugt. Yeah. Sie geht Knockout, bis sie endlich auftaut und dann zu mir aufschaut. Okay. Wie ein Brautstrauß bin ich aufgebläht, also wirf mich in die Menge, durch die Köpfe in den Weg. Neue Brille Style, ich hab doch die Hater nicht gesehen. Teures Innenteil, somit ist der Rest um mich geschehen. Yeah. Schieb dir den Kock, damit du mal sagen kannst, etwas Hartes in deinem Leben hat dich wirklich eingestampft, denn du wirkst so verkrampft. Okay. Bist du's nicht gewöhnt? Harald Glöckler fand es immer wieder mit dir schön. Disst dir nicht rum, denn du disst dir die Kunst. Yeah. Mach doch eine Modekollektion aller Bums oder schieb dir den Kock, schieb dir den Kock. Tief in dein Loch, wie Vampire in einem Flock. Und schieb dir den Kock, schieb dir den Kock. Lieb mich, du Honk, oder zieh mit Gesocks um. Schieb dir den Kock, schieb dir den Kock. Tief in dein Loch, wie Vampire in einem Flock. Und schieb dir den Kock, schieb dir den Kock. Lieb mich, du Honk, oder zieh mit Gesocks um. Schieb dir den Kock, schieb dir den Kock. Tief in dein Loch, wie Vampire in einem Flock. Und schieb dir den Kock, schieb dir den Kock. Lieb mich, du Honk, oder zieh mit Gesocks um.